Schau dich um, die Welt verzieht sich zu einem fetten Grinsen, wenn du wegguckst. Du bist überall allein auf einer Insel, keiner zeigt sein Tempo. Und du willst die Rettung, lass dich treiben. Ich muss das hier schreiben, ficken und gefickt werden und schneller zu den Waffen greifen. Es ist keiner da, immer schon war keiner da. Jeder sucht nur, was er braucht, im Endeffekt kommt keiner klar. Und ich sitz an einer Bar und rede über Liebe. Dabei meine ich nur die Angst, allein zu sterben. Ich will keiner werden, der an dieser Kälte hängen bleibt. Denn bis die Welt zu Ende schreit, ist Blut so dick wie Whisky, wenn er dir die Hände reicht. Ich verschwende Zeit und flieh aus dieser Dunkelheit. Vielleicht seh ich schon morgen weiße Lines, es ist dir alles scheißegal. Ich zieh den Faden aus dem Fleisch und mach die Wunde auf. Die graue Welt, ja, macht dich einsam, glaub mir, man, die Wunde auf. Ich zieh den Faden aus dem Fleisch und wasch die Wunde aus. Die graue Welt, ja, macht dich blind, doch glaub mir, man, die Wunde auf. Keiner, der dir hilft, keiner, der dir sagt, was du willst. Jeder nimmt sein Leben nur auf seine Weise. Keiner, der dich sieht, keiner, der dich liebt. Keiner, der dir nicht den Finger zeigt, sondern die Hoffnung gibt. Du bist allein, keiner, der versteht, worum es hier geht. Worum es dir geht, alle müssen mal auf Steine beißen. Du bist allein. Der dich nimmt, was er liebt, lass die Augen so lang offen, bis alles vereist ist. Scheiß drauf, was ihr denken wollt, ich bin ein Schleppenwolf. Das Tier in mir kennt keine Liebe, sondern Kettengold. Ich könnte 60.000 Volt in meinem Körper haben. Das hier ist schwer, als einfach Freestyle in einem Wörterrahmen. Fuck it, du kannst meinen Mörder fragen, schau, du hörst das Arm. Was ist schöner, Kugel durch die Schläfe oder Leberschaden? Ich lebe in einem Schwebezustand, doch ich rede zu lang. Meine Zeit verpisst sich mit allem, was mir wichtig ist. Shit, wie lang würden sie reden, wenn ich es nicht schaff? Ich bin der gleiche Egoist wie alle, das ist sicher. Ich hab mir nen Platz in deinem Herzen. Ich hab keine Nerven, jeglicher Kontakt, als spielen wollen, aber Steine werfen. Ich bin schon loyal, doch solange ich zwei Beine hab und alle nur für sich leben, steht jeder hier alleine da. Und ich geb keinem Nachbarn, keinem Nachbarn, ziehst du diesen Finger. Meine Schritte werden noch schwerer, als hätte ich diesen Ring. Allein, keiner, der dir hilft, keiner, der dir sagt, was du willst. Jeder nimmt sein Leben nur auf seine Weise. Ist allein, keiner, der dich sieht, keiner, der dich liebt. Keiner, der dir nicht den Finger zeigt, sondern die Hoffnung gibt. Ist allein, keiner, der versteht, worum es hier geht. Worum es dir geht, alle müssen mal auf Steine beißen. Ist allein, keiner, der dich nimmt, was er kriegt. Lass die Augen, sondern hoffen, bis alles vereist ist. Ist allein.